Die Kraft eines Paradigmas. Der Autor John Gardner sagte einmal: Die meisten kränkelnden Organisationen haben eine funktionelle Blindheit für ihre eigenen Mängel entwickelt. Dass sie nicht gesund sind, liegt nicht daran, dass sie ihre Probleme nicht lösen könnten, sondern vielmehr daran, dass sie ihre Probleme nicht sehen können. Einstein formulierte es so: Die signifikanten Probleme, vor denen wir stehen, lassen sich nicht auf derselben Ebene des Denkens lösen, auf der wir sie geschaffen haben. Diese Aussagen unterstreichen eine der profundesten Erkenntnisse, die ich in meinem Leben gewonnen habe. Wenn wir kleine, schrittweise Veränderungen und Verbesserungen erzielen wollen, sollten wir an den praktischen Methoden, dem Verhalten oder der Einstellung arbeiten. Wenn wir jedoch signifikante, quantensprungartige Verbesserungen erreichen wollen, müssen wir an den Paradigmen arbeiten. Der Begriff Paradigma stammt aus dem Griechischen und war ursprünglich ein wissenschaftlicher Begriff, wird heute aber verbreitet in der Bedeutung Wahrnehmung, Annahme, Theorie, Bezugsrahmen oder Brille, durch die man die Welt betrachtet, verwendet. Ein Paradigma ist mit einer Landkarte oder einem Stadtplan vergleichbar. Wenn die Karte oder der Plan nicht stimmt, können Sie sich noch so abmühen, Ihr Ziel zu finden und noch so positiv denken. Es wird Ihnen nichts nützen. Nur wenn die Karte oder der Plan korrekt ist, kommt es auf Fleiß und die Einstellung an, sonst nicht. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel verdeutlichen. Wie versuchte man im Mittelalter, die Menschen zu heilen? Durch Aderlässe. Wie sah das Paradigma aus? Der Krankheitserreger ist im Blut, also heraus damit. Was würden Sie tun, wenn Sie dieses Paradigma nicht in Zweifel ziehen würden? Sie würden mehr Aderlässe vornehmen. Sie würden die Sache schneller machen, schmerzloser. Sie würden für den Aderlass auf TQM oder Six Sigma setzen. Statistische Qualitätskontrollen vornehmen, Varianzanalysen. Studien zur strategischen Durchführbarkeit erstellen und alles um brillante Marketingpläne herum organisieren, um damit werben zu können, dass Ihre Aderlassklinik von Weltklasse ist und Spitzenqualität bietet. Sie könnten natürlich auch mit Ihren Leuten in die Berge fahren und sie von einem Felsen in die Arme Ihrer Kollegen springen lassen, sodass sie danach mit mehr Liebe und Vertrauen in der Klinik arbeiten. Sie könnten Ihre Leute und auch Ihre Patienten positives Denken lehren, damit die positive Energie optimiert wird, wenn die Aderlässe durchgeführt werden. Können Sie sich vorstellen, was passierte, als die Bakterien entdeckt wurden? Als der Ungar Semmelweis, der Franzose Pasteur und andere Forscher herausfanden, dass Bakterien eine der Hauptursachen für Krankheiten sind? Nun hatte man endlich die Erklärung dafür, warum Frauen sich von Hebammen entbinden lassen wollten. Weil sie mehr auf Sauberkeit achteten, die Frauen wuschen. Man begriff jetzt auch, warum auf den Schlachtfeldern mehr Männer an Staphylokokkeninfektionen starben als durch Kugeln. Die Krankheit breitete sich durch Bakterien hinter den Frontlinien aus. Die Bakterientheorie eröffnete ganz neue Forschungsfelder und bestimmt bis zum heutigen Tag die Praktiken im Gesundheitswesen. So stark kann ein zutreffendes Paradigma wirken. Es erklärt und dann gibt es Orientierung. Das Problem ist jedoch, dass Paradigmen wie Traditionen sehr hartnäckig sind. Selbst wenn bereits ein besseres Paradigma entdeckt wurde, können überholte Paradigmen sich noch jahrhundertelang halten. So behaupten die Geschichtsbücher zwar bis heute, George Washington sei an einer Halsentzündung gestorben, doch die wahre Todesursache dürften Aderlässe gewesen sein. Die Halsentzündung war ein Symptom von etwas anderem. Da dem gängigen Paradigma zufolge der Krankheitserreger im Blut war, nahm man Washington in nur 24 Stunden weit über einen Liter Blut ab. Heute empfiehlt man uns, höchstens alle 2 Monate einen halben Liter Blut zu spenden, falls es uns gut geht. Das neue Zeitalter der Wissensarbeit beruht auf einem neuen Paradigma, das sich vom Ding-Paradigma des Industriezeitalters grundlegend unterscheidet. Ich habe es das Paradigma der ganzen Person genannt.